1. Paulus, Silvanus und Timotheus Grussen die Gemeinde in Thessalonik, die in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus steht. 2. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, uns ihrem Vater, sowie von dem Herrn Jesus Christus. 3. Wir sind Gott gegenüber verpflichtet, euch stets zu danken, da ihr global Sergewohnlich wächst und die Liebe, die einander entgegenbringt, stetig zunimmt. 4. Daher rühmen wir uns ihr Standhaftigkeit und ihr Vertrauens in allen Gemeinden Gottes, die trotz massiver Verfolgungen und Bedrängnis beharrlich bleibt. 5. Dies dient als Beweis für das gerecht Gericht Gottes, damit für das Reich Gottes würdig befunden werdet, für das gegenwärtig dies Leiden auf euch nimmt. 6. Es ist nämlich ein Akt gottlicher Gerechtigkeit, jenen, die euch lead zu fügen, mit entsprechender Bedrängnis zu vergelten. 7. Euch, die momenten bedrängt werdet, werde hingegen gemeinsam mit uns entlasten geworden, wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engel vom Himmel her sichtbar wird. 8. In lodenden Flammen wird jener Rechenschaft ziehen, die Gott nicht anerkennen und der Heilsbotschaft unseres Herrn Jesus den Gehorsam verweigen. 9. Dies Personen werden die Strafe des Jürgen Verderbens erleiden und Dirch von der Gegenwart des Herrn Soe von seiner Majestatischen Markt ausgeschlossen sein. 10. Dies werden jenem Tag geschehen, wenn erscheint, im Dirch sein Heiligen verherrlicht und von allen Gläubigen bewundert zu werden, die unser Zunis angenommen hat. 11. In diesem Bewusstsein bieten wir unaufhörlich für euch, damit unser Gott euch eure Berufung würdig macht und durch sein Kraft jedes gut bestreben soe eure Glaubenswerk wollendet. 12. Ziel ist es, dass der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht wird und in ihm, entsprechend der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.